With the 24th selection in the 2005 NFL Draft, the Green Bay Packers select Aaron Rodgers, quarterback to California. The final snap of Super Bowl 45. The Green Bay Packers have won the Super Bowl. The Lombardi Trophy is coming home. Herzlich willkommen zur 20. Folge vom Packers Talk Germany. Nach der Niederlage gegen die Vikings und vor dem Spiel und vor dem Sieg gegen die Cardinals in der 13. Woche. Wir schauen heute wieder zurück auf das Spiel gegen die Vikings, wobei wir uns da wahrscheinlich etwas knapper halten werden. Wir schauen uns die aktuellen Roster-Moves an, besprechen ein bisschen, wie das jetzt aussieht mit den Playoffs und schauen uns an, wer heute nicht trainiert hat. Der Injury Report ist jetzt noch nicht draußen. Und dann blicken wir natürlich noch voraus auf das Spiel am Sonntag 19 Uhr gegen die Cardinals. Mit dabei sind heute der Joe. Servus, grüß euch. Und der Marco. Jawohl, hi. Dann würden wir am besten, fangen wir gleich mal an mit dem Spiel gegen die Vikings. Was ist denn da so eure Einschätzung, Joe? Ha, schwierig. Was soll man zu dem Spiel sagen? Ich zähle einfach das Positive auf. Jair Alexander, nach wie vor sehr positiv. Gefällt mir sehr gut, was der Junge aufs Feld zaubert jede Woche. Und genauso Blake Martinez, gefällt mir auch sehr gut. Ja, das war's von der Defense. In der Offense natürlich Aaron Jones, hat mir auch sehr gut gefallen wieder, wenn man ihm natürlich den Ball gibt. Aber ich schätze mal, da werden wir dann gleich noch dazu mehr erzählen. Und Marco, was sagst du noch zum Spiel? Ich will eigentlich gar nicht mehr irgendwas zu dem Spiel sagen. Also ja, also wie so oft in der Saison, teilweise echt gute Leistungen und dann stark abgebaut. Mal ist es die erste Hälfte, die richtig schlecht ist, mal ist die zweite Hälfte, diesmal war es, ja, also mindestens mal die zweite Hälfte, noch große Teile vom zweiten Quarter auch. Und ich sag mal, die Leistung war teilweise echt zum Vergessen. Irgendwie alles wieder zusammengekommen, was die ganze Saison schon echt mies läuft. Und ich sag mal, jeder, der in den letzten Wochen unsere Podcasts gehört hat, hat eigentlich alle negativen Punkte schon gehört. Und die, die in den letzten Wochen positiv gespielt haben oder gut gespielt haben, sind auch dieses Mal wieder größtenteils gut oder positiv aufgefallen. Ich glaube, das kann man echt ziemlich kurz fassen diesmal. Ich glaube auch. Aaron Jones hat diesmal, man muss es positiv hervorheben, wirklich auch positiv von Mike McCarthy, der so viel kritisiert wird und wahrscheinlich auch so viel zu Recht kritisiert wird. Aaron Jones hat 17 Mal einen Ball bekommen. Ich glaube, das ist ein neuer Season-Record. Hat daraus auch ganze 72 Yards gemacht und einen Touchdown. Das ist ein Durchschnitt von 4,2. Das liegt zwar etwas unter seinem bisherigen Saisonschnitt von, ich glaube, 6,9 oder so. Aber trotzdem ist es ein guter Durchschnitt für einen Running Back, ein sehr guter Durchschnitt. Und das ist positiv hervorzuheben. Genauso wie die Leistung von Equanimeous St. Brown, der 53 Yards Receiving hat und 5 Yards durch ein Endaround, also zählt offiziell zu Rushing dazu. Aaron Rodgers hatte diesmal von den Statistiken her auch kein gutes Spiel. Der hat 198 Yards geworfen, nur ich weiß gar nicht, wie oft Rodgers diese Saison unter 200 Yards gewesen ist, vom Werfen her. Es dürfte nicht oft gewesen sein. Hat einen Touchdown gemacht. Keine Interception geworfen, das muss man ihm wirklich mal zugute halten. Er hat, glaube ich, diese Saison eine einzige Interception geworfen und ein Quarterback-Rating von 94,0. Devontae Adams hat eine ordentliche Leistung gehabt, wieder mit 69 Yards, einem Touchdown. Das sollte und man danach ganz kurz noch erwähnen: Devontae Adams über 1000 Yards jetzt seit dem letzten Spiel. Entschuldigung, das wollte ich nur ganz kurz noch einbringen. Das erste Mal in seiner Karriere, dass er über die 1000 Yards kommt, weil letztes Jahr ist er, glaube ich, bei 998 knapp dran vorbei geflogen und jetzt hat er zum ersten Mal, gut, er ist auch der Nummer 1 Receiver, aber hat jetzt eben schon die 1000, ich glaube, jetzt sind es gerade 1062 Yards, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, 1022 Yards. Richtig stark, also gefällt mir diese Saison richtig gut, also man sieht direkt an der Line of Scrimmage, ist er stark wie sonst kaum jemand, hängt die Receiver direkt mit coolen Moves ab und hat mit Sicherheit den Status als Nummer 1 Receiver mittlerweile inne, also ligaweit kann man kaum nur ignorieren, dass er echt einer der besten Receiver ist aktuell und sag mal, einige Verträge kann man im Nachgang überlegen, aber bei ihm war die Vertragsverlängerung absolut gerechtfertigt, die er bekommen hat. gut ab. Auf jeden Fall. Auf der Vikings-Seite, wenn man sich da das Laufspiel anschaut, dann haben das die Packers einigermaßen in den Griff bekommen. Die sind für keinen Touchdown, haben sie erlaufen und 91 Yards Rushing nur insgesamt. Das war auch das Ziel der Packers-Defense, den Lauf zu stoppen. Das haben sie zumindest immerhin einigermaßen geschafft. Schaut man sich dann aber an, was Kirk Cousins geworfen hat, dann wird einem Angst und Bange und übel gleichzeitig. Für 342 Yards, 3 Touchdown, keine Interception und ein Quarterback-Rating von 129,5. Adam Thielen, der, wo wir vorher gesagt haben, alle, dass man den auf sehr gut auf den aufpassen muss, hat 125 Yards und einen Touchdown gemacht. Das ist nicht so schön. Und Stephon Diggs hat auch noch 77 Yards drauf. Der Tight End Kyle Rudolph nochmal 63 Yards. Running Back Dalvin Cook ist dann zwar im Laufspiel hat er nur 29 gemacht, dafür hat er im Passspiel 47 Yards gefangen und einen Touchdown. Deswegen übers Passspiel von den, also über die Passverteidigung bei uns, da müssen wir aber auch ehrlich und fair sein. Die Defense hatte mit Glück ihre dritte Garde auf dem Feld. Abgesehen von J.R. Alexander, ja. Ansonsten Special Teams auch wieder katastrophale Leistung. Aber das sind wir ja schon gewohnt eigentlich. Da brauchen wir jetzt gar nicht länger drüber reden. Ja, das war, also Special Teams war, ja. Oh, da kommt, na, wirklich, reden wir bitte über was anderes, aber nicht über unser Special Team. Also da muss ich unbedingt was tun für die nächste Saison. Oder noch in der Saison, wenn es geht. Wenn wir wirklich noch in die Playoffs wollen, dann müssen wir wirklich jetzt was tun. Also ich bin generell eigentlich kein Freund davon, Coaches während der Saison zu wechseln, weil das beim Fußball kann man das machen. Beim Football ist das Ganze dann doch etwas anders, aber ich ganz ehrlich, also schlimmer kann es nicht werden. Und sollen sie von mir aus ihren Special Teams Coordinator feuern und bei jedem Punt und bei jedem Kickoff einen Fair Catch machen. Das kriegen sie ja wohl hoffentlich hin. Und dann kriegen sie auch keine blöden Strafen mehr. Ich glaube, das wäre, wenn sie jedes Mal Fair Catch gemacht hätten bisher, hätten sie wahrscheinlich 200 Yards mehr gehabt insgesamt in der Saison. Also katastrophal. Und drei Turner holding wahrscheinlich. Stimmt, die drei Turner auch noch weniger. Oh Mann. Schauen wir uns mal an noch jetzt dann. Ich würde sagen, das reicht dann schon auch mit den Vikings, oder? Ja. Wollt ihr darüber noch länger reden? Nein. Ja, vielleicht noch eine schöne Info. Aaron Rodgers ist mittlerweile dann auch 34 Mal gesackt worden. Also das ist auch ein Wert. Damit hat er schon ja 50% mehr als letzte Saison. Hat jetzt schon so viele wie 2016. Hat mehr als in 14, in 13. Ja, ist ein guter Wert. Klasse. Problematisch wird es natürlich, wenn auf der linken Seite von der, auf der rechten Seite von der O-Line oder auf der linken, ich weiß es gerade gar nicht, neben Byron Bell dann, auf der linken, neben Byron Bell als Left Guard und dann als Left Tackle für David Bakhtiari dann plötzlich Jason Spriggs da steht und der in seinem allerersten Snap gleich mal einen Sack zulässt, dann wird es halt wirklich katastrophal. Wenn links von Corey Linsley Bell und Jason Spriggs gemeinsam Unheil anrichten, dann wird es auch für Rodgers schwierig, weil dann hat er halt nur noch eine halbe Sekunde Zeit, um irgendwas mit dem Ball zu machen, bevor dann schon drei Leute auf ihm drauf liegen. Aber zu dieser kurzen Sack-Statistik würde ich trotzdem gerne nochmal auf seine Knieverletzung hinweisen, weil auch wenn er jetzt fit ausschaut und wenn das jetzt wieder ein bisschen besser ausschaut eigentlich die letzten Spiele, so wie er sich bewegt hat zumindest, glaube ich trotzdem, dass ihm das beeinflusst. Also, weiß nicht, ob die Entscheidungen sind oder ob es dann rein, weiß nicht, irgendein Kippschalter ist bei Rodgers, der noch nicht umgelegt ist seit der Verletzung, aber ja, bis auf die zweite Hälfte von den Bears in der ersten Woche hat er zwar solide gespielt und finde ich hat noch immer besser als, keine Ahnung, 20 oder 25 andere Quarterbacks in der Liga gespielt, aber halt nicht den typischen Rodgers halt gemacht, unseren Magic Rodgers und ja. Das tut halt auch weh, aber ich glaube einfach, unsere Erwartungshaltung ist halt da sehr hoch, wenn wir halt von Aaron Rodgers sprechen, weil der halt die letzten Jahre immer wieder gezaubert hat und eben einmal ein Relax, einmal ein Run the Table und ganz kurz, da hat er ja bei der letzten, Pressekonferenz vom letzten Spiel hat er auch fast wieder so einen Run the Table Relax Moment gehabt, weil ihm jemand gefragt hat, ob sie noch die Playoffs schaffen, und da hat er ja gesagt, naja, to the Cardinals, beat them, dann wieder back home, Falcons, beat them und so weiter und so fort. Also hat zu jeder Mannschaft gesagt, okay, wir fahren zu denen oder sie kommen zu uns und wir müssen sie schlagen. Ja, mit einem Grinsen und gemeint und ein bisschen Hilfe von den anderen Teams auch. Also das war fast schon wieder für mich so ein bisschen der Run-the-Table-Relax-Moment. So hat er ganz leicht durchgeblitzt irgendwie dieser Moment, kam mir vor. Wenn ihr jetzt mal auf die, wahrscheinlich auch auf die Facebook-Seite, aber auf das Twitter-Profil von den Packers geht, dann haben die vor, ich weiß nicht genau wann, heute auf jeden Fall, ein Bild von Rodgers gepostet, wie er lachend im Training dasteht. Und er hat seinen Schnurrbart wieder abrasiert. Und zwar er hat seinen Schnurrbart genauso abrasiert, mit ja diesem Mustache, wie er da im Locker-Room saß, bei Relax und ganz entspannt da gechillt hat. Und ich. Das ist schon ein deutliches Zeichen, dass sie es in die Playoffs schaffen werden, wenn er seinen Schnurrbart so rasiert. Hat er diesen Trucker wieder gemacht, dass er nach unten geht, oder? Genau, Ah. genau den. Also wenn's deutlicher wird es nicht mehr. Okay, schauen wir uns mal an, was die Packers diese Saison, dieses Spiel jetzt noch, zwischen den Spielen jetzt noch für Spieler geholt haben. Und zwar, sie haben einen Veteran Safety geholt im Alter von 29 Jahren. Eddie Blessant heißt der. Der hat insgesamt in seiner NFL-Karriere 79 Spiele absolviert und übrigens auch eins davon diese Saison bei den Cardinals, gegen die wir spielen. Es ist klar, ich glaube, es ist jedem klar, dass wir in der Secondary Verstärkung brauchen, allein Manpower. Egal wie gut die sind, Hauptsache irgendjemand, der schon mal in einem NFL-Spiel gestanden hat. Und haben dafür Linebacker Corey Toomer entlassen, der maximal Special Team Snaps gesehen hat. Mal schauen, ich vermute fast, dass er nächstes Spiel schon einige Snaps sehen wird. Der neue Safety. Aber klar, die Tiefe auf der Position war so klein und so dünn, die Decke, dass da irgendwas getan werden musste. Ja, sehe ich auch so. Dann lass uns doch nochmal über das Thema Playoffs reden. Gibt es eurer Meinung nach die Möglichkeit, also seht ihr die Chance, dass wir in die Playoffs kommen? Und sollten wir es versuchen, mit aller Macht in die Playoffs zu kommen? Ja, Chancen gibt's. Also hat ja mittlerweile, glaube ich, jeder mitbekommen, dass die Chance irgendwo bei 3% liegt. Allerdings hat man auch gesagt, wenn wir alle Spiele gewinnen, Joe, du hast eben im Vorgespräch kurz angekündigt, wie hoch ist die Chance? 74%. 74, ja. Das ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, allerdings muss man dafür halt alle Spiele gewinnen. Und sag mal, ich will jetzt nicht im Miesepeter spielen, aber ich habe aktuell nicht das Gefühl, dass wir wirklich, also dieser Run-the-Table-Moment, irgendwie fehlt mir aktuell dieser Glaube dran, dass wir es in die Playoffs schaffen. Ich bin aber auch kein Freund davon zu sagen, wir schenken es einfach ab. Es ist alles möglich und solange wirklich noch eine theoretische Chance da ist, muss man wirklich alle Manpower reinhauen. Beispielsweise auch ein David Bakhtiari, bei der, ich glaube, der hat an beiden Knien eine Verletzung, sowie auch am Knöchel. Wenn er spielen kann, soll er spielen. Also haut alles rein, was ihr habt, gibt Gas, so viel ihr habt und versucht irgendwie möglichst viele Spiele noch zu gewinnen. Weil, sag mal, man ist es allein den Fans schuldig. Und wenn am Ende tatsächlich irgendwie die Playoffs bei rausspringen, ist alles möglich. Also man kann immer noch in Week 17 irgendwie so viel Energie mitnehmen, dass man es irgendwie tatsächlich durch die Playoffs auch noch ins Super Bowl schafft. Wahrscheinlichkeit ist gering, aber ich bin dafür, alles zu geben. Ja, sehe ich auch so. Alles oder nichts. Geht mir auch so. Also, irgendwelche Spieler jetzt noch zu schonen, damit sie möglicherweise später, zu einem späteren Zeitpunkt wieder verfügbar sind, macht überhaupt gar keinen Sinn. Wir müssen jetzt alles reinhauen, was wir haben. Und dann sehen, ob es reicht. Wir haben es ja jetzt auch nicht mehr selber in der Hand, ob wir in die Playoffs kommen. Die Chancen, wenn wir 5 Spiele von 5 gewinnen, liegen bei 74%. Wenn wir allerdings das eine gegen Chicago verlieren, wo wir uns, glaube ich, einig sind, dass es der größte Stolperstein ist. Alle anderen sind auf jeden Fall machbar gegen die Lions, die Jets, die Cardinals und die Falcons zu Hause im kalten Lambeau Field. Ich glaube, die 4 sind machbar. Gegen die Bears wird es knallhart. Und wenn wir gegen die verlieren, dann liegen die Chancen nur noch bei 16%. Also dann sind wir quasi raus. Ganz sicher raus. Deswegen, alles reinhauen, was geht, und dann einfach abwarten, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Wenn es funktioniert, wäre es umso schöner. Und wenn wir jetzt die nächsten 5 Spiele gewinnen, wirklich, 5 Spiele am Stück, dann ist dieser Galvanizing Moment, von dem Aaron Rodgers die ganze Zeit redet, auf jeden Fall da. Also 5 Spiele am Stück zu gewinnen, nachdem er 4, 6 und 1 ist, besser wird's, und dann in die Playoffs zu kommen. Ich glaube, dann braucht man keine Motivation mehr, um da auswärts ein paar Spiele zu gewinnen. Da wird dann auch jeder Gegner vor uns Angst haben, da bin ich mir ganz schön sicher. Aber jetzt müssen wir erstmal da hinkommen und ein bisschen tiefstapeln und kleine Brötchen backen. Deswegen müssen wir jetzt schauen, das Spiel gegen die Cardinals zu gewinnen. Das dürfte vermutlich nicht allzu schwer werden. Hoffe ich zumindest. Verschreiß bitte nicht. Ja, ich soll, ja, stimmt, wahrscheinlich soll ich jetzt. Ich sollte einfach ruhig sein und sagen, okay, es wird extrem schwierig gegen die Cardinals. So wie jeder Footballspieler, der sagt, ja, wir müssen uns von Spiel zu Spiel konzentrieren. Der nächste Gegner ist auch schwer, die haben diese Saison auch schon gute Ansätze gezeigt und so weiter. Und ich sollte jetzt vielleicht nicht sagen, ja, gegen die Cardinals gewinnen wir locker. Vor allem, wenn man sich anschaut, wer heute nicht trainiert hat, also definitiv gar nicht trainiert hat. Das waren Trevor Davis, der gerade erst zurückgekommen ist von seiner Hamstring-Injury und jetzt schon wieder den verletzt hat. Dann war es der Bashaud Breeland, noch ein Defensive Back, Kentrell Bryce, der, glaube ich, jetzt 4. Running Back, 3. Running Back, Drake Carson. Bei dem ist es nicht so dramatisch. Dann noch Raven Green, der nächste Defensive Back. Und dann fängt es an, die wirklich, wirklich Schlimmen. Lane Taylor, Left Guard. David Bakhtiari, Left Tackle. Mike Daniels und Jimmy Graham haben alle 4 auch nicht trainiert. Mike Daniels wird wohl diese Woche wahrscheinlich wieder ausfallen. Bei Lane Taylor und David Bakhtiari ist es nicht so sicher. Bei David Bakhtiari ist es anscheinend unwahrscheinlich, dass er spielen kann. Wenn dann Jason Spriggs rein müsste, das wäre wirklich, wirklich schlecht für die Packers. Und Jimmy Graham wird wohl genauso wie letzte Woche spielen. Allerdings wieder mit seinem Daumen dick eingewickelt in den Verband. Und irgendwelchen Stützschienen, was weiß ich was, damit er nicht gleich sich wieder bricht. Ob er da so erfolgreich damit ist, weiß ich nicht. Es war jetzt gar nicht so schlecht. Also es war jetzt wirklich besser, als ich erwartet hatte. Gegen die Vikings, der da 34 Yards gefangen bei 2 Receptions von 4. War okay. Würde ich sagen, ist seine Durchschnittsleistung bisher diese Saison. Aber ob das so optimal ist, mit so einem getapten Daumen zu spielen, das weiß ich auch nicht. Ganz kurz noch zu Mike Daniels. Da hat man am Anfang gesagt, er wird nur 2 bis 4 Wochen wahrscheinlich ausfallen. Das kann jetzt echt sein, dass er komplett die restlichen 5 Spiele sogar jetzt fehlt. Ja. Das wäre dramatisch. Dann wird es, glaube ich, dann wird es wirklich schwierig, auch gegen die Bears Offense. Die rennen uns dann einfach die Bude ein. Eben. Und wenn wir dann die Box zustellen mit 9 Leuten, dann werfen sie halt ein einziges Mal und dann trifft Trubisky, auch wenn da 3 Receiver frei vorne rumrennen in 30 Yards Entfernung, dann trifft er die halt auch irgendwann mal zufällig durch Dummheit und einen Ausrutscher und dann fangen wir uns halt die Touchdowns. Deswegen, das wird schwierig, wenn Mike Daniels länger ausfällt. Ja, dazu muss man ja sagen, am Anfang der Saison, wie Mohammed Wilkerson, Kenny Clark eben und Michael Daniels fit waren, haben wir ja relativ wenig Rushing zugelassen. Und seitdem Mohammed Wilkerson eben auf der IR ist und jetzt auch Mike Daniels wieder ein bisschen verletzt war, Kenny Clark hat, glaube ich, auch ein Spiel nicht gespielt, oder? War am Ende, war noch kurz verletzt, ist dann aber glücklicherweise auch gar nicht erst auf dem Injury Report aufgetaucht, von daher scheint nicht so schlimm gewesen zu sein bei ihm. Ja. Aber wenn die 3 auf dem Feld gestanden sind am Anfang der Saison, das war wirklich, wirklich gut, also das hat mir wirklich gefallen. Und jetzt merkt man halt, okay, Mohammed Wilkerson ist eben aus für die Saison und Mike Daniels eben hat jetzt auch, ist jetzt auch verletzt eben und das merkt man halt. Das merkt man halt gegen einen Run extrem. Wobei ja letzte Woche echt noch gut war, ne? Also ich glaube 3,1 Yards pro Carry ist nicht schlecht, aber wenn man sich halt auf dem Run ein bisschen fixiert, ich hatte eben gesehen, Morrison hat, glaube ich, über 80% der Snaps gesehen, ist halt auch dann eher der, also weniger der Cover-Linebacker, sondern halt eher der Run-Stopper entsprechend und da wird man natürlich auch reagieren und dann eher den Linebacker nicht Nitro-Package spielen lassen, sondern den klassischen Run-Defender. Ja. Ja. Vermutlich. Wollen wir mal noch vorausschauen aufs Spiel gegen die Cardinals? Die haben, ich will mal ganz kurz was erzählen zum letzten Spiel gegen die Chargers. Die Chargers sind gerade momentan, die haben gerade auch ihren Lauf. Die Cardinals haben dementsprechend hoch 45 zu 10 verloren. In dem Spiel ist was passiert, was eigentlich mit den Cardinals nichts zu tun hat. Philip Rivers hat 25 Pässe in Folge an Mann gebracht und hat damit den Rekord für die meisten completed Passes nacheinander eingestellt. Übertroffen hat er nicht, weil er bei seinem 26. Pass den Receiver nicht getroffen hat, der bei dem drei Cornerbacks um ihn rumstanden. Genau, deswegen gegen Philip Rivers, der ein Passer-Rating von 138,4 hatte, was sehr schwierig für die Defense, den irgendwie aufzuhalten. Der hatte natürlich auch ein geniales Spiel. Trotzdem war die Cardinals Passing-Defense, die war offen wie, ich weiß nicht, wie noch was. Also 259 Yards haben sie zugelassen, aber halt drei Touchdowns und wie gesagt, 28 von 29 Pässen sind angekommen. Das sagt schon sehr viel aus. Auf der anderen Seite, Josh Rosen, der Rookie, hat 12 von 19 Versuchen an Mann gebracht. Wurde zweimal gesackt, hat einen Touchdown zustande gebracht tatsächlich, hat aber auch eine Interception geworfen und ein Quarterback-Rating von 73,4 produziert. Der hat wirklich keine gute Leistung gezeigt, hat auch wieder offene Receiver übersehen, wie das ganze Jahr über. Und Lichtblick bei den Cardinals offensiv, möglicherweise David Johnson, der 63 Yards gelaufen ist, aber der hat diese Saison, gut, ich meine ganz ehrlich, wenn halt die ganze Welt weiß, okay, man wird rennen, weil der Quarterback noch nichts drauf hat, dann hat man da auch in der Rushing Offense irgendwie keine guten Karten. So wird es wahrscheinlich auch gegen die Packers laufen. Die Defense von Mike Pattin ist ja irgendwie besonders gegen junge Quarterbacks, gegen junge, unerfahrene Quarterbacks sehr, sehr gut und sehr, sehr effizient. Ich vermute, die werden auch wieder ein gutes Spiel haben, obwohl sie so von den Verletzungen geplagt sind. Aber ich glaube, gegen die Cardinals Offense, die wirklich extrem zahm und extrem harmlos ist, da kann auch unsere Defense mal wieder ein gutes Spiel haben und ein bisschen Selbstbewusstsein aufbauen. Absolut. Fitzgerald hat den einzigen Touchdown gefangen, der durch die Luft kam, und auch den einzigen Touchdown gefangen, den die Cardinals überhaupt erzielt haben. Ich habe auch mal die Statistiken mir auch alle mal angeguckt. Also das ist, was die Offense angeht, darf man absolut keine Angst haben vor den Cardinals. Josh Rosen hat eine Completion Percentage von knapp 55%. Hat echt bisher nicht gut geliefert. Ich habe eben mal geguckt, ich musste zweimal gucken, habe extra auf mehreren Seiten geguckt. Der hat tatsächlich ein Quarterback-Rating von unter 70 im Durchschnitt. Also das ist schon hart an der Grenze zu Brett Huntley-Niveau? Ja, also der dürfte tatsächlich mehr gehabt haben, also da bin ich mir gar nicht so sicher. Ja, und ansonsten auch, also sowohl die Rushing-Offense als auch die Passing Offense liegt tatsächlich auf Platz 32 NFL-weit. Also auch wenn man einen David Johnson hat, der packt gerade mal 3,7 Yards im Durchschnitt, hat jetzt in den 11 Spielen 6 Touchdowns erzielt, knapp 700 Yards bei 185 Carries. Also auch der ist aktuell nicht so die Riesengefahr. Das liegt aber auch dran, das hast du eben schon gesagt, wenn die Defense sich natürlich auf einen Run einstellt, ist es für ihn natürlich auch sauschwierig, seine Yards noch zu machen, wenn jeder weiß, der Run kommt. Und ja, der Pass ist halt auch nicht wirklich die Gefahr, ne? Also wenn die Hälfte der Pässe nicht ankommt, kann man eigentlich schon fast nur noch auf den Run gehen. Und das ist echt nichts, wovor man Angst haben müsste. Das sieht gut aus. Joe, was denkst du vom Spiel gegen die Cardinals? Also ich glaube, bei den Cardinals steht und fällt alles mit David Johnson. Weil ich habe mal kurz die Stats angeschaut eben. Letztes Jahr war er verletzt, ist eh klar. Da hat er sich beim ersten Spiel gleich verletzt, nämlich. Das geht an alle Fantasy-Footballer da draußen, nämlich. Die wissen ganz genau, was ich meine. Auf jeden Fall die Stats, nämlich 2015 hat er Average Yards per Play waren 4,6. 2016 waren es 4,2. Und diese Saison ist es 3,7 beim Rushen. Und ja, Er hat auch nicht so viele Rushing Yards. Also er hat schon viele Rushing Yards. Er hat 692, das ist in Ordnung. Er hat 6 Rushing Touchdowns. Ja, Receiving hat er 325 Yards und 2 Receiving Touchdowns. Und auch bei den Receiving Yards ist er auch, Yards per Record ist er auch 9,6 und sonst war er immer über 11. Also 12,7, 11, 11,2. Also dieses Jahr ist David Johnson einfach von den Stats extrem niedrig. Und ich denke einfach, dass die Cardinals halt David Johnson nicht richtig ins System mit integrieren. Und das ist halt, glaube ich, auch ein Riesenproblem, was die haben, die Cardinals. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie das in der einen Woche zum Laufen kriegen gegen uns. Aber wie gesagt, falls doch eben, ist das quasi ein Key Factor, glaube ich, von dem Spiel. Gameplan für David Johnson bei den Cardinals. Wie setzen sie ihn gegen uns ein? Was mir auch so ein bisschen gewundert hat, Larry Fitzgerald ist ja nach wie vor echt ein Top-Receiver, trotz seines Alters. Hat bisher auch in Anführungszeichen nur 460 Yards. Oft ist ja gerade so ein ja, Veteran-Receiver der Anker für einen jungen Rookie-Receiver, sage ich. Rookie-Quarterback, aber das scheint, sag mal, hier jetzt auch weniger der Fall zu sein, dass er versucht, Fitzgerald immer anzuspielen und den sucht. Auch nur in Anführungszeichen 5 Touchdowns, was durchaus noch ordentlich ist. Also in der Red Zone scheint er ihn dann eher mal zu suchen, aber auch der mit ja, durchschnittlichen Yards. Da ist Christian Kirk, der Rookie, tatsächlich mit 536 der die Hauptanlaufstelle von Josh Rosen. Ich denke auch, wenn wir da Jair Alexander gegenüber Christian Kirk hinstellen und dann den anderen, der jeweils da ist, gegen Larry Fitzgerald, dann wird er zwar seine paar Yards machen, vielleicht macht er auch 80, 90, 100 Yards und vielleicht fängt er auch einen Touchdown, aber das sollte trotzdem kein Problem sein für die Offense von Aaron Rodgers, der gerade zwar seine Probleme hat, aber gegen vermutlich, ich gehe fest davon aus, dass die Cardinals nicht mehr als 20 Punkte gegen uns machen werden. Und das sollte für Aaron Rodgers, auch für Aaron Rodgers in seinem aktuellen, teilweise etwas schwächeren Spiel durchaus drin sein. Gibt's sonst noch was von euch? Zur Defense können wir noch ein bisschen was sagen, oder? Gerne. Ja, ich sag mal, du hast eben das Passing, die Passing Defense angesprochen. Die scheint prinzipiell gar nicht mal so schlecht zu sein. Die ist mit 219 Yards per Game zwar jetzt nicht die Top Defense, ist aber, ich weiß gar nicht, irgendwie unter den Top 5, Top 6 irgendwas dürften die sein. Sind beim Rushing allerdings richtig mies. Also da, ja, du kassierst knapp 150 Yards Rushing pro Spiel. Ist jetzt natürlich absolut gar kein Top-Wert. Damit sind sie die drittschlechteste Defense, was Rushing angeht. Das heißt, gerade unser Lieblings-Running Back Aaron Jones sollte da den ein oder anderen Snap wieder sehen. Also wenn er da die 17 Snaps von letzter Woche toppen könnte, wäre mit Sicherheit nicht so verkehrt. Und ja, und wenn dann Aaron Rodgers natürlich die ein oder andere Anspielstation findet, wenn Aaron Jones da gut läuft, wäre absolut nicht verkehrt. Also die scheint wohl auch der einzige Grund zu sein, also diese Passing Defense, dass man überhaupt mal 2 Spiele gewonnen hat, weil man hat es tatsächlich sogar geschafft, gegen die Oakland Raiders zu verlieren. Und da gehört ja bekanntermaßen auch was dazu. Die stehen auch jetzt nicht so prall da, und da ist auch die Offense eigentlich nicht so gut, und die haben es geschafft, über 20 Punkte zu erzielen. Also sollten bei uns die 20 definitiv auch möglich sein. Und bekanntermaßen ist ja Aaron Rodgers eigentlich ein guter Passer. Dementsprechend sollte er dann nicht so die Riesenprobleme bekommen. Gehe ich jetzt auch mal ganz stark davon aus, dass Rodgers da einige Punkte machen wird und auch Aaron Jones, wenn er wieder 17 Mal den Ball bekommt, dann wird er ganz sicher auch, gehe ich fest davon aus eigentlich mittlerweile, dass er da, wenn er 15, 20 Mal einen Ball kriegt, auf jeden Fall seine 100 Yards machen wird. Vielleicht noch ein oder zwei Touchdowns dazu, mal schauen. Ich werde jetzt was predikten. Ich werde ganz kurz sagen: Devonta Adams, Genau. 100 plus Receiving Yards und mindestens einen Receiving Touchdown gegen die Cardinals. Das ist Das wollte meine ich gerade. Prediction. Da wollte ich gerade dazu kommen, zu den Bold Predictions, was eure dicken Vorhersagen sind, wo ihr ein bisschen euch aus dem Fenster lehnt, aber wo durchaus sein könnten, dass sie eintreten. Ich weiß nicht, ob jemals eine von uns bisher eingetreten ist. Ich glaube nicht. Aber genau. Was sind denn eure? eure Bold Predictions für das Spiel gegen die Cardinals. Joe, du hast jetzt schon eine abgeliefert. Willst du vielleicht noch eine zweite oder? Na, ich bleibe bei Davante Adams. Davante Adams 100 Receiving Yards plus und mindestens ein Receiving Touchdown. Alles klar. Marco, bei dir? Ich sag mal, Aaron Jones wäre ja mittlerweile echt langweilig, wenn man da sagt, der packt irgendwie über die 100 Yards. Ich gehe einfach mal stark davon aus, dass er das sowieso packt. Ich will Aaron Rodgers endlich liefern sehen. Scrimmage Yards oder Rushing Yards? Entschuldigung. Nee, Rushing, nur Rushing. Also die macht er sowieso. Okay. Ich will Rodgers endlich liefern sehen, auch wenn da jetzt der Run-Anteil wahrscheinlich relativ hoch sein wird. Aber ich will Rodgers mit 400 plus Yards sehen. Hui. Ich will 3 Touchdowns von ihm sehen. Hui. Ich will ihn das ist eine Ansage. Er soll zeigen, dass es klappt. Und dazu gibt es von J.R. Alexander endlich einen schönen Pick-6. Der hat sich durch seine Leistung absolut verdient. Dass er jetzt endlich mal das Ding fängt, bis in die Endzone damit zurückrennt. Und gegen wen könnte es besser sein als gegen Josh Rosen mit 50% Completion Percentage? Das wird was. Jetzt wollte ich gerade auch auf die Defense gehen, auf Jair Alexander und sagen, dass er mindestens 2 Interceptions fängt, aber wenn du ihn jetzt schon erwähnt hast, dann gehe ich auf unsere Passing Defense allgemein und sage, Josh Rosen wird weniger als 100 Yards Passing haben. Das ist wirklich nicht viel, aber ich behaupte das jetzt einfach mal. Genau. Soll ja eine Bold Prediction sein. Am Ende, was sind eure Tipps fürs Spiel? Puh. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Jetzt habe ich dich auf dem falschen Fuß erwischt. Also ich sage einmal, es wird ein Two-Score-Game-Winner sein. Also die Cardinals werden 10, 14 Punkte hinter uns liegen am Schluss. Alles klar. Ich habe ja eben schon gesagt, also wenn Rodgers 3 Touchdowns wirft, haben wir ja schon eine gewisse Anzahl an Punkten, zudem der Pick-6 von Jerry Alexander. Und da kommen bestimmt noch 2 Rushing Touchdowns von Jones dazu. Ich gehe mal. Das ich war auch letztes, 42 schon, ne? Das ja, ist ein Touchdowns, ja. Ich habe es letzte Mal irgendwann schon predicted, von wegen, wir müssen endlich mal über die 30 wiederkommen. Wir kommen diesmal über die 40. Also 42 Punkte werden es. Die Cardinals werden wenig Punkte machen. Es werden ein 42 zu 14. Puh, nicht schlecht. Ja, irgendwo muss ja hier der Galvanizing Moment muss ja irgendwo mal kommen, ne? Also wenn ich jetzt, wann dann? Langsam wird es dann zeitlich ein bisschen knapp. Das stimmt. Ich gehe ein bisschen drunter. Ich sage 2 Rushing Touchdowns, 3 Receiving Touchdowns oder beziehungsweise 3 Touchdowns von Aaron Rodgers. Dann sind wir bei 5 Touchdowns. 5 mal 7 macht 35. Noch ein Field Goal drauf, sind wir bei 38 Punkten für uns. Und auf der anderen Seite gehe ich davon aus, dass die Cardinals keinen einzigen Touchdown zustande bringen. Die werden allerdings 5 Field Goals machen und damit steht es dann am Ende, was habe ich gesagt, 38 zu 15, genau. Mhm. Also, wenn es auch nur annähernd so eintritt, ich bin zufrieden, alles gut. Ich würde sagen, wir könnten alle mit unseren 3 Ergebnissen, glaube ich, am Ende leben, oder? Definitiv, aber da muss man dazu sagen, Josh Rosen hat diese Saison 10 Touchdowns geworfen und 11 Interceptions. Ist doch eine gute Quote, die kann er gegen uns gerne wieder machen. Ja. Ja, ist die also Frage nicht 10 Touchdowns und 11 Interceptions, aber. Nein, aber die ganze Saison. Den Schnitt von ein bisschen mehr als einer Interception pro Touchdown, die kann er gerne beibehalten. Ja. Jetzt zählen die Completion Yards, die hier deine Packers Defense dann macht, dazu oder unter 100 inklusive Interceptions? Also Yards per Game sind 169 Yards per Game macht er. Nee, ich meine, weil Max meinte, er bleibt unter 100 Yards. Wenn wir jetzt noch die ein oder andere Interception fangen, zählst du das als Completion dann, oder? Ja, nee, das ist ja keine Completion, wenn er zum Gegner wirft. Nee, das ist keine Completion, ne? Bei Cutler hat's gezählt. Was? Ja, Cutler hat ja für uns gespielt. Ja, das war verwirrend. Schneid es raus. Alles klar. Das bleibt drin. Ach, wie nichts mehr drin ist. Das ist der schöne Abschied. Denn jetzt sind wir, glaube ich, auch schon am Ende. Wir haben heute eine etwas kürzere Folge aufgenommen. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir gegen die Vikings, das Spiel gegen die Vikings nicht so lange besprechen wollten. Ja, deswegen würde ich jetzt sagen, wir verabschieden uns an der Stelle. Danke, Joe, dass du dabei warst. Ja, danke für die Einladung. Hat mir sehr Spaß gemacht mit euch. Und auch danke an dich, Marco. Jawohl, gerne. Auch danke. Und dann sage ich jetzt auf Wiedersehen. Wir hören uns nächste Woche nach dem Sieg gegen die Cardinals.